B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Mogeln auf Kosovarisch, wie ein Transportminister die Staatskasse erleichtert. Sparen auf Italienisch, wenn Beamte und Politiker auf Diät gesetzt werden. Befrieden auf Russisch, weshalb eine Memorialmitarbeiterin im Nordkaukasus zu vermitteln versucht. Sowie schließlich retten auf Mallorquinisch, wie eine Fischerfamilie das Mittelmeer vor dem Aussterben zu bewahren versucht. Korruption ist im Kosovo in vielen Bereichen schlicht Alltag. Und auch, dass sich der eine oder andere Minister persönlich bereichert, ist kein Novum. Der kosovarische Transportminister hat es aber etwas zu bunt getrieben. Der Mann soll mindestens 10 Millionen Euro unterschlagen haben. Doch das ist nicht alles. Nein, auch Geldwäsche gehörte zu seinem Geschäft. Das zumindest behauptet die für die Rechtspflege im Kosovo zuständige EU-Behörde Eulex. Und nun geht die EU erstmals mit dem Staatsanwalt gegen einen Minister des Kosovo vor. Andreas Meyer-Feist über die dunkle Seite eines von uns finanzierten Staates. Diesmal war alles anders. Die Staatsanwälte kamen ohne Vorwarnung und sie kamen direkt zum Chef. Sie stellten das Transportministerium auf den Kopf und die Privatwohnung eines der wichtigsten kosovarischen Politiker. Zwar habe Fatmir Limaj noch einiges von der Festplatte löschen können, berichten Zeitungen aus Pristina, doch der Chefankläger der EU-Rechtsstaatsmission Eulex, Johannes van Vreeswijk, glaubt trotzdem genügend in der Hand zu haben gegen den 38-jährigen Transportminister. Mindestens 10 Millionen Euro soll er beiseite geschafft haben. Die Liste der Vorwürfe ist lang, aber typisch für Ermittlungen in der Balkanmafia. Geldwäsche, Amtsmissbrauch, organisierte Kriminalität, Betrug, Bestechung. Limaj drohen mehr als 50 Jahre Haft. Was ihn nicht daran hindert, weiter Minister zu bleiben. Unterstützt von Kosovos Regierungschef. Bitter beklagte sich Hashim Thaçi darüber, dass die EU-Rechtsstaatsmission jetzt erstmals gegen führende Politiker ermittelt. Wir arbeiten sehr hart an einer guten Zusammenarbeit. Aber kein einziger Beweis gegen Limaj wurde präsentiert. Die Durchsuchungen wurden nicht angekündigt. Das ist Lynchjustiz, obwohl wir hart gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Kosovarische Zeitungen berichten dagegen, dass westliche Geheimdienste den Premier schon vor vielen Wochen über Unregelmäßigkeiten informiert hätten. Limaj, ein ehemaliger Kämpfer der albanischen Untergrundarmee UÇK und ein enger Weggefährte Thaçis, soll sich bei Ausschreibungen für Straßenbauprojekte bereichert haben. Kosovo gilt als Drehkreuz der organisierten Kriminalität. Menschenrechtsorganisationen sehen auch die Regierung tief verstrickt in diese Machenschaften. Zwar versuchte Thaçi, dem Druck der EU nachzukommen, indem er unlängst einige Minister auswechselte, doch Fatmir Limaj war nicht dabei. Peter Faith, Chef der internationalen Zivilverwaltung in Kosovo, reagierte prompt und ordnete eine Razzia in Limajs Ministerium an. Es geht nicht nur einfach darum, organisierte Kriminalität, Korruption zu bekämpfen. Es geht um mehr Vertrauen in den kosovarischen Staat. Korruption schreckt Investoren ab. In diesem Sinn ist also Versöhnung und Schlichtung das grundlegende Ziel. Korruption im Straßenbau, Vorwürfe gegen den Transportminister. Und das in einem Land, in dem marode Straßen jeden Aufschwung blockieren, in dem die Hälfte der Einwohner mit weniger als 1,40 Euro pro Tag auskommen muss. Dass die organisierte Kriminalität jetzt an der Wurzel bekämpft werden soll, zeigen die jüngsten Ermittlungen in höchste politische Kreise. Die EU-Rechtsstaatsmission, die beim Aufbau eines Rechtssystems nach westlichem Vorbild helfen soll, hatte bisher nur wenig Erfolge. Das liegt nicht nur am politischen Widerstand, sondern auch an der unsicheren Machtbasis der EU. 2 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung haben nicht alle EU-Länder das Land anerkannt. Wichtige Verbündete fehlen. Das erschwert den Aufbau, glaubt der Politikwissenschaftler Vedran Cihic. Weil die jungen kosovarischen Strukturen, Institutionen, auch Politiker keine Erfahrung oder keine ausreichende Erfahrung mit der Führung eines Staates haben und das zur Folge hat, dass man im Bereich der Bekämpfung der Korruption oder kriminellen Strukturen nicht diejenigen Fortschritte machen konnte bis jetzt, die man erwartet hätte. Ein schwieriges Unterfangen. Zeitungen, die über den Fall Limaj berichten, werden von Unbekannten als Feinde Kosovos bedroht. Doch für viele Kosovaren steht auch fest, wenn die Bekämpfung des Verbrechens Erfolg haben soll, dann müssen erst einmal viele Politiker gehen. Italiens Politiker zeigen sich einsichtig. Nachdem englische und spanische Kollegen freiwillig auf 5% ihrer Bezüge verzichten, sind nun auch sie bereit, ihren Obolus in der Krise zu leisten. Doch das dürfte ihnen auch nicht schwerfallen. Italienische Politiker sind weltweit die am besten bezahlten und das, obwohl sie nach Ansicht ihrer finanziellen Gönner, der italienischen Steuerzahler also, alles andere als effizient arbeiten. Gehaltsverzicht, das geht noch, doch auf den schicken Dienstwagen verzichten zu müssen, no. Dabei ist Italien mit rund 18 Milliarden Euro finanzierten Staatskarossen einsamer Weltmeister. Karl Hoffmann über unverzichtbare Statussymbole in einem hochverschuldeten Land. Wir fahren auf der Autobahn von Rom nach Fiumicino. Da kommt ein Dienstwagen mit Blaulicht daher. 150, 160 Sachen. Was haben wir für schnelle Politiker? Man kommt ihnen ja kaum nach. Neidisch schaut der Autofahrer Girolamo auf die dunkelblaue Limousine, die an ihm vorbeizieht. Was dem Normalbürger in Italien strikt verboten ist, gilt noch lange nicht für die Politiker. Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern umgehen sie. Das geht ganz einfach. Im Dienstwagen, mit Blaulicht und Chauffeur. Ein heiß begehrtes Privileg. Selbst die an Kummer mit ihren Politikern gewöhnten Italiener staunten nicht schlecht, als sie vor einiger Zeit in den Abendnachrichten von den Ausmaßen und vor allem von den Kosten dieses Privilegs erfuhren. Italien hält einen Rekord. Wir haben die meisten Auto Blue, die Dienstwagen der staatlichen Institutionen auf der Welt. Fast 650.000. In den letzten Monaten haben sie um 2,7% zugenommen, was beweist, dass die Dienstwagen Jahr für Jahr mehr werden. Die öffentliche Hand gibt jährlich für Ankauf oder Miete, Benzin, Versicherung und Chauffeure der schicken Limousinen sage und schreibe 18 Milliarden Euro aus. Carlo Rienzi von der italienischen Verbraucherschutzorganisation Codacons ist entrüstet. Immer wieder heißt es, die Dienstwagen würden reduziert. Den Bus zu benutzen, das käme unseren Politikern aber nie in den Sinn. Also machen wir den Vorschlag, dass sie wenigstens kostenlos Taxi fahren können. Damit könnte man jede Menge Geld sparen. Und das Taxi ist ja ein bequemes Verkehrsmittel. Eisiges Schweigen bei den Politikern. Das Auto Blue, so genannt, weil früher alle Dienstwagen in elegantem Dunkelblau lackiert waren, ist tabu. Nun muss aber auch Italien unbedingt zwischen 25 und 30 Milliarden Euro Haushaltseinsparungen vornehmen. Und da schlug Roberto Calderoli, Minister der populistischen Lega Nord, eine Gehaltskürzung für alle Parlamentarier in Höhe von 5% vor. Seiner Meinung nach ein deutliches Zeichen der Solidarität der Politiker mit den krisengebeutelten Bürgern. 5%, die wollen uns wohl auf den Arm nehmen, schimpft Giovanni, von Beruf Landwirt. Bei deren Bezügen müssen sie wenigstens auf 50% verzichten, wenn sie wirklich ein Zeichen setzen wollen. Bei 10.000 Euro Gehalt im Monat würden denen doch 5.000 reichen, oder etwa nicht? Tatsächlich verdienen die knapp 1.000 italienischen Parlamentarier im Schnitt 14.000 Euro netto. Die laut Statistik teuerste Volksvertretung der Welt kostet die italienischen Steuerzahler zusammen mit Regional-, Provinz- und Kommunalverwaltungen 4 Milliarden Euro jährlich. Geld, das den Bürgern immer schmerzlicher fehle, sagt Bauer Giovanni. Hoffen wir, dass es nicht irgendwann mal einen Aufstand gibt. Denn die Leute, die mit 700, 800 Euro im Monat leben müssen, werden immer mehr. Sie tun sich schwer, über die Runden zu kommen. Ich habe eine Rente von 750 Euro und ein Stückchen Land. Da kann ich gerade so leben. Sein Nachbar Antonio ist seit 10 Jahren in Rente. In der letzten Zeit spart er sogar am Essen, damit er seinen Kindern ab und zu unter die Arme greifen kann. Noch nimmt er das Ganze mit Humor. Italien geht's nicht gut. Wir werden noch richtige Hungerleider. So viele junge Leute arbeitslos. Wenn wir unsere Rente nicht hätten, wäre es für unsere Kinder noch schwieriger. Man muss schwer schuften und auch Glück haben, meint Massimo, Vertreter für Inneneinrichtungen, wenn man sich heute eine Existenz schaffen will. Und vor allem darf man sich keinen Illusionen hingeben, dass die Politiker einem dabei helfen würden. Ich stelle sie alle in die gleiche Ecke, egal ob sie sich nun als links, rechts, Mitte, oben oder unten bezeichnen. Das sind alles nur Geldraffer, die krumme Geschäfte machen. Ich glaube nicht, dass sie für das Volk arbeiten. Non credo che lavorino per il popolo. Wer an der Misere schuld ist, daran hat zumindest Autofahrer Girolamo in Rom keinen Zweifel. Grazie Berlusconi! Grazie Berlusconi, bist ein toller Kerl. Du hast uns alle ruiniert. Am 29. März dieses Jahres explodierten in der Moskauer Metro mehrere Sprengsätze. Ein tödlicher Anschlag verübt, so der russische Inlandsgeheimdienst, von zwei Frauen, die angeblich aus Dagestan im Nordkaukasus stammen. Ob es stimmt, bleibt dahingestellt. Fest steht nur, dass die russische Teilrepublik Dagestan mit Moskau seit langem ein Problem hat und somit ein Dauerkonfliktgebiet ist. Die Republik ist arm und wird vor allem von Muslimen bewohnt. Mehrfach schwappte in den 90er Jahren der Konflikt aus dem benachbarten Tschetschenien hinüber nach Dagestan. Die russischen Sicherheitsbehörden gehen mit Sondereinsätzen gegen die Aufständischen vor. Oft sterben dabei Unbeteiligte. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial ist eine der wenigen Organisationen, die sich überhaupt in Dagestan engagieren. Ihre Mitarbeiterin, die Petersburgerin Katja Sokirjanskaja, fährt regelmäßig in die Region. Sie ist überzeugt, es ist die verfehlte Politik der Russen, die den Terror im Nordkaukasus geradezu fördert. Gesine Dornblüt über eine mutige Frau und ihr Engagement in einem hochexplosiven Konfliktgebiet. Katja Sakirjanskaja hat vorgeschlagen, sich in einem Café zu treffen. Sie hat Tee und Fettgebackenes bestellt, eine Erinnerung an ihre Kindheit, sagt die 34-Jährige und stellt nach dem ersten Bissen fest, dass das Gebäck früher besser geschmeckt habe. Das Gespräch über den Nordkaukasus möchte die Politologin auf Englisch führen, wegen der vielen Leute an den Nachbartischen. Leider ist Russland ein autoritärer Staat. Die meisten Leute beziehen ihr Wissen aus dem staatlich gelenkten Fernsehen und dementsprechend kennen sie nur die eine Seite der Medaille, den Terrorismus. Sie haben keine Ahnung von den massenhaften schweren Menschenrechtsverletzungen, den Ungerechtigkeiten, der Korruption und dem neokolonialen Regierungsstil im Nordkaukasus. Russland führt sich dort wirklich neokolonial auf. Der russische Staat installiert dort lokale Machthaber und die erhalten freie Hand, um sich zu bereichern. Im Gegenzug stehen sie treu zum Kreml und verschließen die Augen vor den massenhaften schweren Menschenrechtsverletzungen durch die föderalen Sicherheitsdienste. Die russische Gesellschaft hat keine Vorstellung von all dem und wir haben keinen Zugang zu den Fernsehkanälen, um unsere Botschaft zu vermitteln. The Russian society doesn't have an idea of this and we don't have channels to communicate with them in order to deliver our message. Katja Sakirjanskaja reist im Auftrag von Memorial durch den Nordkaukasus und gibt Nachrichten über Menschenrechtsverletzungen nach, die russische Sicherheitskräfte im Rahmen ihrer sogenannten Antiterroroperationen begehen. Die russische Regierung hat ihren Antiterrorkampf zwar in Tschetschenien offiziell beendet, in den Nachbarrepubliken geht er jedoch weiter. Auch in Dagestan, woher die beiden mutmaßlichen Selbstmordattentäterinnen in der Moskauer Metro kamen. All die schweren Menschenrechtsverletzungen, die wir in Tschetschenien seit über einem Jahrzehnt festgestellt haben, geschehen zurzeit auch in Dagestan. Gewaltsames Verschwindenlassen, Entführungen, Massenhinrichtungen. Sehr verbreitet sind auch Folter, sexuelle Gewalt an Frauen und Männern, das Fabrizieren von Strafsachen. Sakirjanskaja spricht von Staatsterror im Nordkaukasus. Fromme Muslime stünden unter Generalverdacht. In Dagestan leben mehr als 100 Völker, die meisten sind muslimisch, viele von ihnen praktizieren einen sehr traditionellen Islam. Der fundamentalistische Islam ist dort sehr heterogen. Es gibt verschiedene Bewegungen und Untergruppen und längst nicht alle sind militant oder haben etwas mit Terrorismus zu tun. Aber sobald Frauen sich ganz verschleiern oder Männer sich sehr strikt an religiöse Regeln halten, werden sie für den Staat zu Tatverdächtigen und können willkürlich verhaftet und gefoltert werden. Katja Sokirjanskaja redet mit den Opfern und ihren Angehörigen und setzt sich bei den Behörden dafür ein, dass Ermittlungen aufgenommen werden. Wie zum Beispiel im Jahr 2008, als auf ihren Druck hin 12 verschwundene Personen wiedergefunden wurden. Einige waren gefoltert worden, aber noch am Leben. Our Unsere Möglichkeiten, die Situation zu beeinflussen, sinken. Die Menschen wenden sich an uns und sehr oft ist es schwer, ihnen zu helfen. Es gab zum Beispiel einen Fall Ende Oktober 2008. Da verschwanden 3 Männer aus einem Dorf in Dagestan und noch am selben Tag hieß es im Fernsehen, sie seien bei einem Schusswechsel getötet worden. Die Angehörigen erhielten die Leichname und die wiesen schlimme Spuren von Folter auf. Wir versuchen jetzt schon seit bald 1,5 Jahren zu erreichen, dass Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet werden. Wir haben Videoaufzeichnungen und andere Beweise dafür, dass diese Menschen umgebracht wurden. Bisher konnten wir uns mit unseren Forderungen, juristisch vorzugehen, leider nicht durchsetzen. Solche Verbrechen sind, so die Politologin, mitverantwortlich für den Terror kaukasischer Extremisten. Diese Straflosigkeit spielt den Radikalen in die Hände. Ihr Argument ist, wenn solche Verbrechen an den Menschen in Dagestan geschehen, dann rechtfertige das den, wie Sie es nennen, gerechten Krieg gegen den russischen Staat. Katja Sakelyanskaya fährt seit 3 Jahren nach Dagestan. Sie hat Dutzende Opfer der staatlichen Gewalt getroffen. Und sie befindet sich in einer Zwickmühle. Sie will deutlich machen, weshalb die Menschen dort in den Untergrund gehen und die Ursachen bekämpfen. Das kann ja aber schnell ausgelegt werden, als würde sie den Terror der Extremisten rechtfertigen. Dabei hat sie nicht das geringste Verständnis für die Anschläge in Moskau und anderswo, bei denen unschuldige Menschen sterben. Wir sind in einer schwierigen Situation. Diese Terrornetzwerke bestehen wirklich aus radikalen Leuten und es ist überaus schockierend, was in Moskau geschehen ist. Natürlich hat der Staat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, seine Bürger vor Terroristen zu schützen und er muss alle Mittel nutzen, um diese Terrornetzwerke zu bekämpfen, auch militärische Mittel. Aber es ist ganz klar, dass die Mittel, die der Staat bisher benutzt hat, nicht effektiv sind. Und deshalb ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Anschlag geschieht. Wenn es nach dem Willen der EU geht, dann werden sie am 1. Juni dieses Jahres verboten werden. Fischernetze, die nach Ansicht von Experten aller Vernunft zum Trotz für die umweltzerstörende Plünderung im Mittelmeer sorgen. Viele Fischer der europäischen Mittelmeerländer boykottieren die EU-Richtlinie dennoch, aber eben nicht alle. Zum Schutz des Fischbestands versucht eine mallorquinische Fischerfamilie, andere Wege zu gehen. Stefanie Eichler über ein ehrgeiziges Unterfangen auf Mallorca. Es ist früher Morgen und stockdunkel, als das Fischerboot der Familie Mas aus dem Hafen Palma de Mallorca ausläuft. Unter Deck wummern die Motoren so laut, dass die Besatzung auf Zeichensprache schalten muss. Eine gute Stunde vom Hafen entfernt wirft die Mannschaft das Netz aus. Als es schon längst hell ist, ziehen der 24-jährige Daniel Mass und 2 Hilfsarbeiter ein paar zappelnde Fische hoch. Sehr wenig, meint Daniels Bruder Manuel Mass, 30 Jahre alt und seit kurzem der Kapitän. Das sind Dinge, die dich ärgern, aber du kannst das nicht ändern. Es gibt halt, was es gibt. Vom Erlös des Fischfangs muss die Familie Mass wöchentlich 3.000 Euro für Treibstoff bezahlen und zusätzlich 2 Hilfskräfte. Viel bleibt nicht übrig. Der Wochengewinn pro Familienmitglied schwankt zwischen 50 und 400 Euro. In guten Wochen landet zwischen den Fischen nur wenig Müll im Netz, sagt Daniel. Wo wir jetzt sind, fischen wir fast jeden Tag. Aber es gibt viele Stellen, wo kaum jemand fischt. Und da häuft sich der Müll. Für das Meer und für den Fisch ist das sehr, sehr schlecht. Die Fischerfamilie wirft die Plastiktüten, Getränkeflaschen und Dosen, die sie aus dem Meer holt, nicht zurück ins Wasser, sondern entsorgt sie an Land. Denn dieser Müll ist ein übles Futter für die Fische, weil es sie krank macht und den Fischbestand reduziert. Sogar Ölfässer, Eimer mit Lacken und Farben und Benzinkanister werden achtlos im Meer versenkt, erzählt Rafael Mas, der Vater. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und dann alles wegschmeißen musst, weil der Fisch voller Farbe ist. Und das, weil irgendein Herr nur die Hälfte seines Farbeimers gebraucht hat und dann nicht wusste, wohin mit dem Rest. Da schmeißt er es halt ins Meer. Zum frühen Mittagessen an Bord gibt es sauberen, fangfrischen Fisch. Dann wird das Netz wieder ausgeworfen. Das Fischernetz ist in den letzten Jahren großmaschiger geworden, damit junge, kleine Fische durch die Maschen fallen und noch im Meer bleiben, wachsen und sich fortpflanzen. Mit dieser Regulierung der Maschengröße will die EU die Plünderung des Mittelmeers aufhalten. Zusätzlich soll die Dicke des Fadens, aus dem das letzte Teilstück des Netzes besteht, auf 3 mm reduziert werden. Darüber ärgert sich Vater Mas. Oiga, yo pescado pequeño no quiero coger. Je feiner der Faden, desto mehr Platz bleibt den Fischen zum Entkommen. Es interessiert mich ja gar nicht, kleine Fische zu fangen. Die kann ich überhaupt nicht verkaufen. Aber es entkommt auch großer Fisch, wenn er sich im Netz verfängt und es so kaputt macht. Dabei ließen sich auch aus nur 3 mm dicken Fäden sehr stabile Netze fertigen. Doch das reißfeste Garn ist teuer. Zu teuer, haben sämtliche Fischer der Mittelmeerregion entschieden. Als Vorsitzender der Fischergilde Palma kämpft Vater Mas für die Beibehaltung der jetzigen Fadendicke. Wir Fischer werfen unsere Netze aus, um Fisch zu fangen und nicht, damit der Fisch wieder durch die Löcher entkommt. Dann könnten wir uns die Arbeit sparen. Sie sollen uns doch sagen, fischt nicht. Und dann wär's das. Es ist Nachmittag geworden. Und obwohl die Brüder Mas nicht viel gefangen haben, sind sie zufrieden. Daniel sagt, dass heute schönes Wetter ist. Und Manuel, dem Kapitän, hat es wie immer gut gefallen, den ganzen Tag an frischer Luft mitten auf dem Meer zu verbringen. In der Jugend von Rafael Mas gab es noch wesentlich mehr Fische im Mittelmeer. Konträr zur Meinung der Brüsseler Kommission denkt Mas, dass sich der Fischbestand zumindest rund um die Küste Mallorcas wieder erholen wird. Denn es gibt nur noch wenige Fischer. Zusätzlich müsste das Wasser sauberer sein, sagt die Fischerfamilie. Auch die anderen Fischer Mallorcas entsorgen den Müll, der sich in ihren Netzen verfängt. Wenn das alle so machten, die im Mittelmeer unterwegs sind, wäre das Wasser wirklich bald sauberer, hofft Manuel Mas. Doch die Leute haben zu wenig Respekt vor dem Meer. Ich verstehe nicht, warum man Farbeimer im Meer versenken muss. Zurück an Land bringt Kapitän Manuel den Müll von heute, Plastikfetzen und Tüten, Dosen und Flaschen, zu den großen Containern, neben denen noch das verrostete Ölfass von gestern steht. Idealismus auf Mallorquinisch, so viel im Europareport heute.